In diesem Zusammenhang wäre es ein unverzeihlicher Fehler, wenn man nicht eingehend die Rolle des neuen Meisters würdigen würde. Aus den sich lang hinziehenden Nachfolgekämpfen um den leer gewordenen King Lear-Thron des Meisters ist der neue Meister unter anderem deshalb als unangefochtener Sieger hervorgegangen, weil er von Anfang an in welthistorischen Dimensionen dachte und ihm Kalamazonien viel zu klein und lächerlich war, um sich vor seinen Machthabern zu fürchten. Ihm gelang es, Kalamazonien zu einem Teil der Welt und die ganze Welt zu einem einzigen Kalamazonien zu machen. Er hob das Meistersein als sozialistisches Großschriftstellertum auf die völlig neue Stufe des 21. Jahrhunderts, der ewigen Apokalypse. Mit feinem Instinkt tat er das, was man, um Meister zu werden, tun muss. Er imponierte der meisterlosen Jugend mit Whisky, scharfer Musik und Anekdoten aus unbekannten Ländern. Aber beim Thema neuer Meister muss ich mich zurückhalten. Man kann ihn noch so sehr loben und doch nie sicher sein, ob nicht er oder jemand aus der Schar seiner revolutionären Bodyguards mit ihren vom ständigen Klassenkampf geschärften Ohren eine Respektlosigkeit heraushören. Dann hagelt es Prügel. Die sind bereit, sein Leben für ihn zu opfern, und an ihn selbst kommt man schon längst nicht mehr heran. Um ihn ist immer die Revolution. Nein, das ist mir zu gefährlich. Da werde ich lieber zitieren. Neulich, das heißt im vorigen Jahr, besuchte mich in meiner komfortablen Hütte am Kreuzberg drei wundervolle Grazien, eine panamazonische und zwei kalamazonische. Eine davon mit einem hübschen Leberfleck auf der linken Wange. Doch leider galt ihr Besuch nicht mir. Sie machten nur eine kleine Pause auf ihrer Expedition, die offensichtlich zum Ziel hatte, den neuen Meister zu entführen. Dieser sexistische Patriarch, der mir andauernd beim Witzeerzählen auf den Busen starrt, rief die Dame mit dem Leberfleck. Sie ist inzwischen Kultusministerin von Mecklenburg-Anhalt-Vorpommern geworden. Aber wer ist denn bei euch nicht sexistisch, fragte ich vorsichtig, der noch nicht mit Lockenwicklern ins Bett geht. Die zukünftige Kultusministerin sah ungerührt aus dem Fenster. Ich kann mir genau vorstellen, wie er jetzt drüben bei Schultheiß Hof hält zwischen Bratwürsten und... Nein, der sitzt in der Paris-Bar und trinkt Whisky. Das war Flora von Florenze, die es wissen musste. Denn sie war die Panamazonierin unter den dreien. Glaubt doch nicht, dass der neue Meister sich mit dem Volk gemein macht und Schultheißbier trinkt und Bratwurst isst. Ich habe es aus erster Quelle. Die Schultheißbrauerei ist der Sponsor des gesamten Der Neue Meister und die Revolution Festivals. Sie hat sämtliche Inszenierungen, Symposien und Kolloquien finanziert und gibt heute Abend auf ihrem Hof das Fest aus Anlass seines morgigen 60 und ein Viertelsten Geburtstages. Und genau 0 Uhr wird die Kultursenatorin, diese korrumpierte Ziege, eine Rede halten und er wird sich an die leere Bar verdrücken. Das wird der Moment sein, sie rannte zum Küchenschrank, zerrte mein Brotmesser heraus und schwenkte es triumphierend, an dem Rache genommen wird für alle beleidigten Frauen. Er wollte das Massaker und er soll es bekommen. Er hat das heilige Rot des Menstruationsblutes entweiht und es zum Blutrot patriarchalischer Schlechterei gemacht. Er ist ein Protagonist der sexistischen Kriegskultur und damit der Hauptfeind der wirklichen, der erotischen Kultur. Denn der Gegensatz von Krieg ist nicht Frieden, sondern die Erotik. Geschichte machen heißt Tote machen. Nur die Kunst und die Erotik erzeugen das Leben. Nur eine neue erotische Kultur kann uns retten und vor der Todessucht der alten ökonomischen Kriegskultur bewahren, deren Hauptvertreter auf amazonischem Boden der neue Meister ist. Alles wird bei ihm zum großen trojanischen Krieg. In jedem Dialog ist es das gleiche: These, Antithese, Totschlag. Dafür wird er daran glauben. Aber du hast uns doch versprochen, dass es ohne Blutvergießen abgehen soll und wir ihn nur entführen werden, wandte die dritte Amazone ein. Eine ehemalige Tennispartnerin von mir, die jetzt allerdings Skistiefel trug. Das ist richtig. Schwestern, ihr müsst mich zügeln, wenn mich die Leidenschaften überwältigen und in Versuchung führen, die Wege des Eros zu verlassen. Es ist richtig, wir dürfen uns keinesfalls so benehmen, als führten wir ein Stück von ihm auf. Es geht nur darum, ihn für einige Zeit aus dem Verkehr zu ziehen und in den Kohlenkeller zu sperren. Wir müssen in seinem eigenen Interesse und dem der Allgemeinheit verhindern, dass er weiter Interviews gibt. Ich halte es nicht mehr aus. Welche Zeitung oder Illustrierte man auch immer aufschlägt, es steht ein Interview mit ihm da. Welche Talkshow man auch einschaltet, der neue Meister sitzt dabei, erzählt Anekdoten und hat alles schon immer gewusst. Mir reicht es. Seit 10 Jahren höre ich mir seine Weisheiten an, geheiligt und in den Rang ewiger Wahrheiten gehoben, dadurch, dass er ein Meister ist und anderer Meinung als die Regierung. Er hat das kritische Meinungsmonopol. Keiner widerspricht ihm, weil überhaupt keiner spricht und sprechen kann. Aber Sie müssen doch zugeben, versuchte ich die Dame zu beruhigen, dass er in den meisten Dingen recht hatte. Doch sie war so sehr in Rage geraten, dass sie nicht mehr zu bremsen war. Natürlich hat der Patriarch, der nichts als das Gemetzel sieht und ununterbrochen behauptet, das Leben ist lächerlich, schäbig, sinnlos, pervers und hässlich, recht. Wenn man sich auf die Seite der Leichen stellt, gibt es keine Gegenargumente. Aber er zeigt uns die Welt, wie sie ist, als großes Schlachtfeld. Der Schmerz ist nun einmal das einzig Objektive. Und die Diktatur ist als Denkaufgabe bedeutend interessanter als die langweilige Demokratie, ich weiß. Das ist es ja, was ich mit Kriegskultur meine, von der wir endlich durch eine neue Kultur der Erotik erlöst werden müssen. Was glaubt ihr, was da drüben auf dem Schultheißberg jetzt los ist? Nicht nur dort, überall in der Stadt liegen die Mauserpistolen auf den Kantinentischen und an den Garderobenhaken hängen Rotgardistenmäntel. Die Theaterrevolutionäre der ganzen Welt sind hier, allen voran die kalamazonische neue Meisterarmee. Ganz Kalamazonien ist ein neuer Meister. Bei jeder Gelegenheit wird der neue Meister zitiert. Seine Lektüre, Empfehlungen und er liest nur das Beste, bestimmen seit Jahren den Leseplan der kalamazonischen Intellektuellen, die um nichts in der Welt auf einen Leithammel verzichten wollen, weil sie selber nicht reisen konnten, weil sie sich ihre Lektüre nicht selbst in einer Westberliner Buchhandlung aussuchen konnten, aber so tun wollten, als ob sie über alles Bescheid wüssten, plapperten sie ihm alles nach. Dadurch, dass er nie mehr allein war, flogen seine Sätze sofort in alle Welt. Und der Meister gestattet sich, nur so zu sprechen, als spräche er in ein Diktiergerät. Wenn der Meister von einer seiner Reisen durch die Theaterkantinen dieser Welt zurückkam und sagte, dort im Kapitalismus ist es so und so, dann waren alle beruhigt. Aha, dort ist es korrupt und verlogen und im Hotel Kempinski wissen Sie nicht einmal, wie eine Havanna-Zigarre richtig geschnitten wird. Das nennt sich Kapitalismus. Der neue Meister ist unantastbar. Als jetzt zum ersten Mal an ihm und anderen Meistern kalamazonischer Dichtkunst Kritik laut wurde, die sie ernst nehmen konnten, hieß es sofort Pogrom, Hexenjagd. Welcher als Sibiades wagt es, die Vorkämpfer der Revolution zu beleidigen? Dabei passierte nichts anderes, als dass sie von denjenigen, die sie groß gemacht hatten, damit sie über die Mauer sehen konnten, wieder klein gemacht werden, weil es die Mauer nicht mehr gibt. Aber ich werde mich davon nicht abschrecken lassen und nicht ruhen, bis der patriarchalische Kriegsgott gestürzt ist und die neue erotische Kunst Amazoniens aufblühen wird. Danke. Thank you.